mach das, ne? Ja, du machst doch. Ja, mir, ja. Und du machst irgendwas halt. Ich mach irgendwas. So wie sich das gehört. Ich geb dich aber einen Scheiß, Digga. So. Genau, jetzt. Eins. Go Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 27.01. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute der Marcel Seehuber aus dem schönen Marktlam Inn, kann es sein? Fast 6 Kilometer davon entfernt aus Altötting. Makel ist nur unsere kleine Krebszelle der Katholiken hier nebendran. Okay, Altötting, ja. So ähnlich, ne? Und Disability haben wir gerade eben gehört. Kann es sein, dass das eine Band ist, wo du mitgespielt hast? Nein, da habe ich nicht mitgespielt, sonst wäre ich vielleicht doch noch Musiker geworden. Das ist aber eine Band aus Altötting von Freunden von mir, die wir immer wieder gern hören, wenn wir uns zurückerinnern wollen an die glorreichen Zeiten der 90er, ja. der 1890er Jahre. Ja, du bist hier, weil du... dein neuer Film jetzt in Kinos kommt, ne? Der Film heißt Projekt A, das ist ein Dokumentarfilm und du warst ja schon mal von über einem Jahr, ne? Das war im November 2014, hast du schon mal deinen Film vorgestellt, damals war er aber noch in der Postproduktion. Ja, da haben wir dieses Crowdfunding gemacht, weil uns die Kohle irgendwie ausgegangen ist und haben dann über diese Pogo-Radio-Hörer und Hörerinnen so weiter irgendwie noch Kohle gesammelt. Ja. Und da war auch noch nicht absehbar, was da wirklich draus wird, aber es ist geworden und es ist ein Film geworden, ein fertiger Film, ja. Also 84 Minuten. Das Crowdfunding hat sich also gelohnt? Ja, das hat uns halt in einer Situation, wo uns einfach die Kohle ausging, hat uns das letzte bisschen Geld irgendwie organisiert und auch die Aufmerksamkeit, dass wir dann auch noch andere Leute, Stiftungen kennengelernt haben, die uns dann auch noch Geld und Kontakte und so weiter zugeschustert haben, sodass wir dann das Ding wirklich fertig haben machen können. Ja. Und so richtig fertig war er dann quasi im Juni letzten Jahres. Also das Crowdfunding ging jetzt nicht nur darum, dass die Kohle, dass Leute in die Tasche greifen und sich dann irgendwie an dem Film finanziell beteiligen, sondern auch, das war auch eine Art Merch, also eine Art Promo für den Film, um den bekannter zu machen. Ja, das ist Crowdfunding eigentlich immer irgendwie, weißt du. Ja. Also die, klar, du willst Geld sammeln, aber du kannst dann irgendwie so denken, okay, ein Drittel der Kohle kommt von deinem Familienbekanntenkreis, also auch dann übers Crowdfunding und ein Drittel kommt irgendwie so dann von Freunden, unserem weiteren Szene-Bekannte-Kreis oder so. Und vielleicht ein Drittel kommt dann von Leuten, die du nicht kennst. Aber du kannst dir eigentlich schon das... aber es hat einen großen Werbe... mäßigen Effekt, dass du quasi schon eigentlich ja, die Leute versuchst zu erreichen, die dann später den Film oder, keine Ahnung, die Musik oder was du immer crowdfundest, die du dann sonst erst ja immer erreichen versuchst, wenn der Film fertig ist. Und beim Crowdfunding machst du das eigentlich schon während der Produktion oder davor noch. Und das ist nicht schlecht, weil man da schon weiß, okay, ist irgendwie Interesse da, du kriegst schon Feedback, du merkst da irgendwie, was die Leute interessiert. Und das war wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Und du kannst dir dann schon überlegen, okay, dafür, das, was haben wir gekriegt, 10.000 Euro. Da, wenn wir, Moritz und ich, halt ein paar Monate arbeiten gegangen wären, dann hätten wir kein Crowdfunding machen müssen. Wir hätten die Kohle vielleicht auch gehabt, aber es hätte halt dann auch niemand von dem Film gewusst. Und so hat man halt auch viel Arbeit gehabt, aber viele Leute haben von dem Projekt gewusst. Und wir haben dadurch einige echt, ja, auch super Kontakte irgendwie knüpft und so. Also normalerweise läuft es ja, glaube ich, als wenn man einen Dokumentarfilm macht, so, da stellt man dann sein Projekt vor und sucht sich erstmal Finanziers, also Produzenten. Ja, ne? So ähnlich ist es, ja. Und die Finanziers sind in Deutschland halt meistens diese Filmförderungen. Und da haben wir auch zwei an Bord gehabt, so Mecklenburg-Vorpommern. Ja, oder die öffentlichen Fernsehsender, ne? Also, ja, die jetzt... auch, genau. Filmförderungen, Fernsehsender. Ja. Das probiert man dann. Also das ist immer so eine Mischung. Die Fernsehsender geben ein bisschen Kohle und dann Filmförderung. Und wenn du dann eine Co-Produktion im Fernsehen machst, dann hast du richtig viel Asche. Ja. Und da uns aber kein Sender wollte, haben wir nur diese bisschen Filmförderungskohle gehabt. Also ihr habt es auch versucht? Ja, ja, natürlich. Den Sendern? Weil es einfach wahnsinnig zeitaufwendig ist und du einfach von irgendwas leben musst. Also probierst du natürlich einen Film an einen Sender zu verkaufen, weil... du dann auch weißt, dass Leute den sehen werden. Ja. Also es ist ja schon auch blöd, 4 Jahre, 3 Jahre einen Film zu machen und dann will den dann auch keiner sehen oder du kriegst ihn irgendwie nicht irgendwo unter. Aber jetzt habt ihr definitiv also eine Firma, die sich darum kümmert, also eine Verleihfirma oder was? Ne? Port-au-Prince habe ich da gelesen. Port-au-Prince ist die Produktionsfirma und die Verleihfirma ist Dropout Cinema. Ach so. Das ist eine Genossenschaft, wobei es so ist, dass die Arbeit wir so im Quartett quasi machen. Der Moritz und ich ist quasi die Filmemacher. Dann haben wir bei uns im Team noch den Tobi im Moment, aber das waren immer so wechselnde Leute, die uns dann geholfen haben. Und der Jörg von Dropout Cinema. Das ist so ein genossenschaftlicher Filmverleih aus Mannheim. Nee, herrlich. Noch nie gehört davon. Aber das sind ganz viele Leute, Kinos und Filmemacher aus ganz Deutschland und auch aus Schweiz und Österreich und so dabei. Ja, ich habe jetzt nur gesehen, also diese Port-au-Prince Filmproduktionsfirma, ne, dass die ja ziemlich bekannte, also relativ bekannte Unterhaltungsfilme halt auch produziert, ne, oder mitproduziert. Also das waren da, die haben uns aus Gefallen raus so ein bisschen mit übernommen. Und es war nett mit denen, aber wir haben da für uns hingewurstelt und die haben sich dann während dem Prozess da nicht so mächtig um uns gekümmert, beziehungsweise wir haben tun und lassen können, was wir halt machen wollten und die haben quasi abgerechnet für uns und haben uns ein bisschen dann supportet, wenn es notwendig war. Also die haben auch schon ein paar ganz wichtige Dinge gemacht, aber das ist jetzt nicht so die Haus... Also die haben sich dann um den Papierkram gekümmert oder wie? Die haben sich dann um Papierkram gekümmert. Ja, das ist relativ viel, wenn du so Filmförderungen machst, dann musst du irgendwelchen, ich glaube, heute haben wir vom Bundesamt für Wirtschaft irgendwelche Ausfuhrgenehmigungen, wurden heute ausgefüllt, habe ich so mit einem Ohr mitbekommen. Ausfuhrgenehmigung für einen Film? Ja, ich weiß nicht, wenn du einen Film machst mit politischem Inhalt, dann brauchst du Ausfuhrgenehmigung 3, 2, 4, 15 mit Durchschlag XB 23. Das ist interessant, braucht man das auch, wenn man es einfach den Film irgendwie auf Vimeo hochjagt und dann kann auch die ganze Welt sehen. Dann braucht man es wahrscheinlich das nicht. Das brauchst du wahrscheinlich dann nicht, aber wenn die Filmstiftung dir Geld gibt, dann brauchst du den Wisch. Ach, die sagen, wir geben dir Geld, aber dafür musst du Papier ausfüllen. Ah, ja. Und wir sagen, okay, wir nehmen das Geld und wir schauen, dass wir jemanden zahlen, der das Papier ausfüllt. Ja, aber ihr habt das Geld ja dann erst nachträglich bekommen oder habt das schon vorher mitarbeiten können? Ihr habt ja den Filmförderungen kriegst du das Geld vorher. Das war das Geld, das quasi ausgegangen ist, wo man dann danach das Crowdfunding noch gemacht hat. Also die Reisen, das war da schon weg. Und so Sachen habt ihr dann nicht aus eurer eigenen Tasche bezahlt? Nee, wir haben also aus eigener Tasche Geld reingesteckt haben wir nicht. Wir haben einfach nur die Arbeit von fünf sechs, eigentlich sieben Jahren Arbeit steckt drin. Jetzt nicht nur, also wir haben daneben ja auch viele andere Dinge gemacht, aber es gab schon Phasen, wo ich 3 Monate, 4 Monate am Stück fast nichts anders gemacht habe. Ja, erzähl noch mal kurz, um was es in dem Film geht. Es geht um anarchistische Projekte, es geht um anarchistische Theorien ein bisschen und um Anarchisten, was die im Moment gerade so treiben. Wir waren nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Griechenland, Spanien, in der Schweiz auf einem großen anarchistischen Treffen und haben da so verschiedene Themenblöcke abgearbeitet, haben verschiedene Projekte uns angeschaut. Am Ende hat es auch ein Projekt in den Film geschafft, das Kartoffelkombinat aus München, das ist gar nicht so anarchistisch. Und genau, kurzweilig, denke ich, kann ich im Moment sagen schon. Und doch ganz spannend, weil es einfach darum geht, was so die ersten Schritte sind, wenn man irgendwie Dinge verändern will. Und hat es dein Leben geändert? Zum Beispiel gehst du jetzt nicht mehr bei Aldi einkaufen oder hast du noch nie gemacht oder... Also ich habe früher viel bei Aldi einkauft, aber ich bin jetzt nicht wegen dem Film nicht mehr beim Aldi, sondern das war dann schon so ein Prozess, dass ich zum einen mehr Geld vielleicht ein bisschen gehabt habe und das nicht mehr unbedingt musste. Also ich gehe jetzt am Wochenmarkt hier einkaufen oder mein Tee kommt bei mir aus dem Garten. Mhm. Aber der Film hat schon viel angestoßen bei mir, aber das hat nicht nur mit dem Film zu tun, sondern auch mit dem Hausprojekt, wo ich wohne, also mit dem AMK, weil das ging so parallel los. Das Filmprojekt hat gestartet parallel zum Hausprojekt und dann haben wir da ganz viele Sachen irgendwie ausprobiert, sind bei manchen Sachen irgendwie vielleicht am Anfang ziemlich naiv rangegangen und habe aber da ganz viel mitgenommen. Also ganz viel an Möglichkeiten, die ich sehe, wie man wirklich leben und Sachen anders organisieren kann. Aber auch ganz viele Dinge, die dann oft so sich naiv anhören und wo Leute meinen, ah, so muss man alles organisieren und man sich aber jetzt dann mit der Erfahrung des Films und vom Haus doch denkt, ah, hoppala, so einfach ist dann manchmal doch nicht. Naja. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt ist der Film ja für dich ja fertig, ne? Also ihr seid jetzt auf, den gibt es jetzt auf DVD oder was? Auf DVD gibt es ihn dann im Sommer wahrscheinlich. Ja. Die müssen wir dann noch machen. Im Moment konzentrieren wir uns recht auf diese Kinogeschichte. Ja, und die Kinogeschichte, es läuft dann auch von DVD auf Beamer auf Leinwand oder wie läuft es? Ja, das sind mittlerweile Festplatten. Was früher waren das die Filmrollen und jetzt sind das so Festplatten, die rumgeschickt werden. Mhm. Ich glaube, in der Volksbühne projizieren sie es von Blu-ray. Ah ja. Hm. Okay, und das erste Mal, wo er jetzt ausgestrahlt wird, oder war, in Innsbruck, oder was hast du gemeint? Nee, also das allererste Mal war in München auf dem Filmfest. Das war dann da im Juli, Anfang Juli, glaube ich. Mhm. Und da lief er dreimal. Es war ziemlich geil, also weil es war schweineheiß in München, so 35 Grad. Und wir haben echt Angst gehabt, dass da Leute ins Kino gehen. Aber es war echt immer ziemlich voll und es waren echt richtig große Kinos. Und das war richtig geil und da haben wir dann mit mehr Glück als Verstand irgendwie den Publikumspreis gewonnen und dann waren wir Was heißt Publikumspreis? Habt ihr da Geldpreis bekommen oder einfach nur einen feuchten Händedruck? Nur Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ja. Ich kann dir, wenn wir dann einen Song spielen, kann ich diesen komischen, es gab so eine Plexiglas-Trophäe. Und ich habe Hände geschüttelt von so jemandem von der Süddeutschen Zeitung und vom Bayerischen Rundfunk und es gab Pressefotos und es war ganz lustig, weil wir wollten eigentlich auf die Preisverleihung gar nicht gehen, weil es so heiß war und ich wollte schwimmen gehen und Moritz war eingeladen auf dem 60er von seinem Vater und dann haben wir gesagt, oh Gott, da jetzt reinhocken, nee. Und dann haben die aber angerufen am Nachmittag und haben gesagt, hey, ja, schaut doch bitte vorbei, weil und so, also sie haben nichts gesagt, dass wir was gewinnen, das heißt nichts, aber kommt doch bitte und so. Mhm. Und dann haben wir halt so, ja, okay, hey, das war echt super, dass die uns haben laufen lassen, das war auch ein total geiles Ding eigentlich, dass überhaupt wir da liefen. Und ja, gut, dann gehe ich halt hin da und dann bin ich da halt hin. Und dann haben wir das Ding gewonnen und dann hat Moritz schnell anreisen müssen vom Geburtstag weg und dann habe ich dieses Plexiglas drum bekommen. Ah ja. Kein Geld, nur Ruhm und Ehre. Und es steht jetzt bei euch in der Küche. Ja, bei mir da hinten, ja, im Eck in der Wohnung. Das ist ein guter Briefbeschwerer und so ein Physikerkumpel von mir war recht begeistert, weil das macht irgendwas mit dem Lichtspektrum, aber ich habe es nicht kapiert, genau was. Ah ja. Ja, wie hieß denn das Filmfestival? Hat es einen Namen? Das Filmfest München? Mhm. Das ist cool. Ich war das erste Mal und das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein geiles Programm. Also ich meine, hey, da laufen, weiß nicht, 150 Filme oder so. Und da läuft natürlich viel Schrott, aber da läuft auch echt geiles Zeug. Und da habe ich super Filme gesehen und zumindest unsere Party war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es gab eine saugeile Floßfahrt auf der Isar, das habe ich auch noch nie gemacht. Und das war mit echt coolen Filmleuten, also Dokumentarfilmern und anderen Leuten, die man da dann kennenlernt und bei Bier und Hitze. Und das war echt, also war total geil. Würde ich sehr gern wieder laufen mit dem Film und mich da 2 Wochen rumtreiben. Ich gehe halt gern ins Kino, ne? Und wenn du dann was damit anfangen kannst, dass du ins Kino gehst, trinkst und so weiter, dann ist das ein guter Ort für dich. Naja, der Hoshi aus dem Internet, der hat mal eine Frage an dich. Ne? Wolltest du ursprünglich mit dem Film Anarchie als Utopie entlarven oder als ernsthafte Alternative vorstellen? Also natürlich hat das irgendwie einen utopischen, also es geht natürlich auch um Utopie und um eine Vorstellung, wie man leben will, die vielleicht echt weit weg ist von dem Jetzt, aber es geht auch wirklich ums Praktische, also dass man sagt, okay, es gibt ja dann immer so, es heißt dann, eine andere Welt ist möglich, das liest man manchmal auf Demos, auf den Spruchbändern und uns interessiert halt, wie denn diese andere Welt ausschauen soll konkret und was denn die Leute machen, was denn die ersten Schritte wären. Insofern geht es um konkrete Handlungsmöglichkeiten. Ja, da wäre es jetzt zum Beispiel interessant, dann auch vielleicht eine Fortsetzung zu drehen, weil ihr habt zum Beispiel sowas vorgestellt, wie dass Leute sich ein Dorf gekauft haben komplett, ne? Die haben einfach so ein verlassenes Dorf. So ähnliche Geschichten, ja. Ja, was waren das? In Spanien oder in Frankreich, Südfrankreich oder wo? Nee, in Katalonien, diese Cooperativa Integral Catalana. Also die haben jetzt nicht ein Dorf, aber die haben ganz viele Projekte, die dann so miteinander so ein Netzwerk ergeben, die dann also Essen produzieren wollen und das woanders hinfahren und gleichzeitig eine eigene Währung haben, gleichzeitig Leute dafür arbeiten und auf ganz vielen Ebenen so eine quasi eine genossenschaftliche Lebensweise organisieren wollen. Ja, du hast gesagt, jetzt so. wollen, ne? Das bedeutet, sie haben es ja noch nicht gemacht. Da wäre es interessant, das in 5 Jahren mal nochmal hinzufahren und dann nochmal eine Dokumentation zu machen und fragen halt, wie sich das dann so wirklich dann entwickelt hat alles. Absolut, das wäre sehr, sehr spannend. Ja, ne? Aber es ist nicht so, dass die... Und dann gerade noch mit so einem Rückblick halt, ne, auf die Anfangstage. Ja. Da könnte ich also so Langzeitdokus sind, finde ich überhaupt spannend. Kann ich das Videomaterial noch verwurschteln, das in die erste Doku nicht reingenommen hast? Oh Gott, aber da ist immer das Problem, dass die Leute, die Filme machen, die wollen sich ja auch selber weiterentwickeln und dann immer den gleichen Käse zu sehen, das ist dann oft problematisch. Ja, stimmt, ja. Kannst du das als kleines Bildchen mit einbauen ins Bild, dann so in Schwarz-Weiß damit so. Ja. Vielleicht müssen andere diese Fortsetzung drehen, aber vielleicht haben wir auch Lust wieder. Ja. Vielleicht kommt er dann auch im Weltspiegel. Ja, ich meine, ich fahre im Juli, fahre ich nach Spanien wieder hin. Also im Juni, Juli. Und schau, was aus den Projekten auch geworden ist, klar. Ja, und jetzt läuft der Film an, wirklich, also so richtig im Kino. Das bedeutet also in diesen kleinen Dings, wie heißen die Kinos? Programmkinos, ne? Ja, in vielen kleinen Programmkinos, wobei die oft gar nicht so klein sind. Also ein Kino mit 100 Sitzen, das ist für mich schon groß, finde ich, 100 Leute in einem Kino. Also Cinema Quadrat in Mannheim, da ist es ja auch, also im Odeon wird es erst gezeigt, ne? Ich glaube, im nächsten... Übernächsten Wie viel Sonntag, hat das Odeon-Plätze, weißt du das? Nee, weiß ich nicht, aber ich vielleicht knapp 100. Ja, das ist schon gut. Ja. Oder? Ja, da läuft er am Sonntag im Odeon. Ja, also den Datum? 31. Januar, Sonntag, ist so eine Vorpremiere quasi. Um 5 läuft er im Odeon im Kino. Und ist dann anschließend, ist da noch eine Party oder was? Oder wie läuft das? In Mannheim kümmern sich da die Leute von der FAU Mannheim darum. Und da wird es mit Sicherheit Gespräche und so weiter geben. Die gehen womöglich auch irgendwo was trinken, aber ich selber werde da nicht sein. Ich fahre am Montag dann nach Berlin zu der Premiere. Ach, du bist da gar nicht vor Ort. Genau. Ach so, ihr fahrt also nicht mit dem Film mit und macht dann noch irgendeinen kleinen Vortrag dazu oder Interviews mit irgendwelchen Leuten oder sowas. Ja, das machen wir grundsätzlich schon, aber das ist jetzt kein Termin, wo ich dabei bin oder Moritz, glaube ich, auch nicht dabei ist. Also es geht dann quasi, bei mir geht es am 2. los in Berlin. Und dann gibt es eine Tour, aber die geht dann 2 Wochen quer durch Rostock, Hamburg, Berlin, Greifswald, Leipzig, Dresden, runter nach München und so weiter. Also das, wenn Leute wollen, dass wir kommen, dann können die Kontakt mit uns aufnehmen und dann schauen wir da, was wir machen können. Und jetzt im Moment sind es, glaube ich, so 36 Kinos. Dein Handy? Ich denke, dass wir so 10-15 Termine. Hallo? Ich glaube, dein Handy macht gerade Lärm. Hast du ein Handy irgendwo in der Nähe rumliegen? Das ist Flugmodus. Ja? Das kann dann anderen eigentlich kein Lärm machen. Naja, auf jeden Fall, dein Ton ist total gestört. Entschuldigung. Ja. Ich weiß, was das ist. Ah. Ja, wir können ja währenddessen noch ein Lied spielen. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt. Hör mal, wir machen jetzt die Kamera wieder an hier. Yeah, Rüdi. Ja. Was war's? Hast du rausgefunden? Ich glaube, dass das die NSA ist, die dann immer nach, weiß ich nicht, 24 Minuten oder 30 Minuten wird die Leitung schlecht. Ach, und dann so geht's wieder. Ah ja, okay, das kann natürlich sein. Wir müssen das mit den Songs timen. Ja. Was würdest du jetzt gern hören? Oh, was ich gern hören würde? Ja, also du hast die Lieder mitgebracht und ich habe keine Ahnung. Dann spielen wir doch was aus Griechenland, wenn wir schon beim Film sind. Ja. Chasma. Okay. Mit X am Anfang. Ja, und dann heißt Chasma. Irgendwas wie Zuntages oder sowas, ne? Das war Chasma oder wie war der ausgesprochen? Keine Ahnung, du, Chasma schreibt sich irgendwie. Ja. Auf jeden Fall ist es eine griechische Band. Jo. Und warum hast du dir gewünscht? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Die ist dann irgendwie auf meinem MP3-Player gelandet, so, wie wir da in Griechenland unterwegs waren. Wir haben auch griechische Musik im Film, aber eher Rembetiko, also eher langsameres Zeug. Und da habe ich irgendwie nichts gehabt von demjenigen, der bei uns im Film vorkommt. Ja. Also habe ich mir gedacht, spielen wir einfach ein bisschen griechischen Punkrock. Und da gibt es geile Bands und die mag ich ganz gern. Ja. Was wollte ich jetzt noch fragen? Soll ich dich mal was fragen? Ja, ich habe ja eigentlich so das Gefühl gehabt, dass ich den ganzen Film schon so in Auszügen schon gesehen habe, ne? Kann es sein, dass es daran lag, dass auf der Webseite zu jeder Episode, also zu jedem Land irgendwie immer so ein Beitrag drin war? Ja, es ist halt es gibt auf der Webseite zu jeder Episode ein Bild und eine kurze Beschreibung. Und dann gab es natürlich einen Crowdfunding-Trailer. Ja. Und dann gibt es den jetzigen Trailer und dann macht das Rest macht deine Vorstellung. Aber eigentlich, denke ich, dürftest du noch nichts gesehen haben. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe schon ziemlich alles gesehen. Da war nicht nur eine kleine Vorstellung, sondern da war auch so ein Filmausschnitt. Oder war der länger oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Es gab mal so einen Crowdfunding-Trailer, der war so 5 Minuten lang. Ja. Vielleicht habe ich dann doch nicht alles gesehen. Aber in meiner Fantasie habe ich wahrscheinlich schon gesehen. Hast du auch schon davon geträumt. Ja, das kann auch gut sein. Ja. Aber würdest du reingehen? Das ist eine gute Frage. Interessiert es dich? Ja, mich interessiert es, klar. Ja. Würde ich reingehen. Gut. Ab und zu gehe ich mal ins Kino, obwohl ich selten ins Kino gehe. Schaust du Filme? Das letzte Mal, als ich im Kino war, das war dieser Kellerfilm aus Österreich. Ah, der Keller. Ja. Im Keller. Im Keller, ja. Ah, das ist sehr fein. Da hängt bei mir hier, ich habe habe alte Plakate an den Gang hoch geklebt, hier bei mir. Mhm. Und das klebt da natürlich und das Plakat ist super geil, weil da ist diese Dicke mit diesem kleinen Typen, dieses Sadomaso-Pärchen. Ja, ja. Die beiden hängen bei mir im Gang. Ja, ich fand es schön. Und unsere eritreischen Christen-Flüchtlinge, die bei mir dann hochkommen, weil die hier bei uns im Haus wohnen, die haben das Ding gesehen und die hat es aus den Socken kaut. Ja, ja klar. Ich denk mal, und denken, was für ein perverses Schwein ich bin. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich, wenn man das irgendwie einem Flüchtling zeigt, der frisch irgendwie nach Österreich kommt und dem einen Film zeigt, ich glaube, das hat ein verstörendes Verhältnis. Ja, da brauchst du keine Grenzzäune mehr. Mhm. Also die gehen dann von allein wieder. Ja. Oder wollen gar nicht kommen. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. In welchem Kino lief der? Bei uns auch in so einem kleinen Programmkino. Habe ich jetzt vergessen, wie das Ding heißt. Ja. Und hast du den ausgesucht, oder... Mhm. Wie ausgesucht? Ja, dass du da reingehst. Wie? Klar, also ich bin nicht reingezwungen worden. Ich bin da freiwillig rein. Ja. Aber ich meine jetzt, bist du selber drauf gekommen oder hat irgendjemand gesagt oder wie hast du von dem Film, das ist ja auch ein Film, wo du keine Werbung in der U-Bahn siehst. Nee, ja? Ich glaube, das war auch wieder, ich gucke immer so im Öffentlich-Rechtlichen immer so Kultursendungen. Da ist ja irgendwo vorgestellt worden, ja. Bei Titel, Thesen, Temperamente oder sowas. Ich bin ja derjenige, der sowas guckt, ne? Und da kann ja auch gut, deshalb kann ich mir das auch gut vorstellen. Also dein Film, der ist ja jetzt nicht mit der Handykamera aufgenommen oder sowas, ne? Oder Super 8, sondern dein Film ist ja, ich meine, du hast es ja auch gelernt, der ist ja richtig in hoher Qualität mit einer teuren Kamera aufgenommen und handwerklich auch sozusagen professionell alles. Deshalb kann ich mir sowas auch ganz gut vorstellen, dass dann sowas irgendwann mal auf Arte läuft oder so. Ja, wir hoffen es. Da sind wir gerade dran, dass da Leute das sich anschauen. Ne? Also auf Arte, bei Arte zum Beispiel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt sagen, wenn das ein bisschen so was mit Windows Movie Maker gemacht ist, dann sagen die, klar, können wir nicht ausstrahlen. Ja. Ne? Aber wenn das halt inhaltlich stimmt und qualitativ stimmt, dann können wir das unserem Publikum zumuten und dann kann man es auch laufen lassen. Ja. Ja, schön wär's, aber ist natürlich viele gute Filme und viele interessante Themen geistern irgendwie rum und da musst du halt immer Glück haben, dass du irgendwie den Geschmack von dem Redakteur da gerade triffst, der dann diese Entscheidung treffen darf oder trifft. Und schauen wir mal. Also Das wäre schon geil, einfach deswegen, weil du wahnsinnig viele Leute dadurch erreichst und weil dann auch noch ein bisschen Geld reinkommen würde für die Leute, die alle irgendwie mitgemacht haben oder die jetzt sehr viel gemacht haben. Ja, oder dass die halt wenigstens einen Bericht bringen über den Film, ne? Dass der jetzt gerade irgendwie... Ja, Pogo Radio legt ja schon vor. Naja, naja. Ja, der Tarek, der ist ja auch fett im Filmbusiness, den kennst du ja auch noch, ne? Ja. Und der ist halt so einer, der geht halt an die Türen und labert die Leute so lang zu, bis sie halt sich nicht mehr wehren können. Okay. Und deshalb hat er da überall seine Füße drin, in allen Türen. Ja, das ist gut. Aber was macht der gerade? Der macht gerade einen Film, der heißt Volt. Volt, wie die Voltzahl. Ja, genau, das ist ein Spielfilm. Und der auch in Zusammenarbeit ist mit irgendwelchen dritten Fernsehprogrammen. Okay. Ja. Und habe ich jetzt vergessen. Was für einen Film hat der gemacht nach dem Chaos-Tage-Film? Da war dieser Hooligan-Film, oder? Nee, da gab es noch einen, der hieß das war auch nicht ein Doku, der hieß Glaubenskrieger. Da ging es um Bundeswehrsoldaten, die irgendwie nach Lourdes gehen auf Pilgerfahrt. Die hat er begleitet, okay. Ja. Und es war aber auch so eine Auftragsgeschichte, wo er nicht so besonders so groß viel darüber erzählt. Okay. Aber ich habe ihn gesehen, der lief irgendwo auf Arte mal. War ganz angenehm. Wie war der? Ja, war ganz, ja, sowas, wie man halt im Fernsehen guckt und sich unterhalten und berieseln lässt. Ne? Also es war jetzt nicht es war jetzt nicht irgendwie so ein Tarek-Film, ne? Mhm. Also ist nicht durchs Bild getanzt oder sowas, ne? Ja, ich meine, das jetzige Thema ist ja eher ernst. Ja. Und ich habe schon wahnsinnige Lust, irgendwas total Trashiges zu machen und Lustiges. Also keine weg von der Doku oder wie? Entweder du kannst natürlich eine Doku machen, die lustig und trashig ist. Da gibt es ein paar kleinere Ideen, aber auch wirklich so ein, ja, so ein trashigen Film. Also Zombies ist jetzt nicht mein Thema, aber sowas in die Richtung. Sowas wie Return of the Living Dead oder irgendwas mit bisschen Musik und bisschen lustig und einer schrägen Geschichte. Also sowas, da habe ich schon auch Bock drauf. Aber ich weiß nicht, was jetzt als nächstes passieren wird. Hast du auch Bock, Drehbuch zu schreiben? Oder einfach nur, du warst jetzt, also bei einer Doku schreibt man ja wenig Drehbücher, oder? Eigentlich gar nicht, oder? Meld einfach die Kamera drauf und interviewt die Leute. Wir haben jetzt bei den Off-Texten hier, bei dem Film, gibt es ja so Off-Texte, einen Off-Sprecher, und da haben wir wahnsinnig lange rumgeschrieben. Das war extrem schwierig. Und ich schreibe, also normal bei der Doku schreibst du halt so dein Exposé und so, aber ich schreibe auch Drehbücher. Also es gibt ein halbfertiges hier rumliegen und ein angeschriebenes hier rumliegen und ein paar Treatments und Exposés. Hier liegt ein Haufen Zeug rum, aber irgendwer muss es ja irgendwann mal machen. Also bei der Doku, gibt es ja auch so eine Art, so bei so professionellen Dokus ist ja meistens auch irgendwie so ein bisschen so das Drehbuch mit drin, ne? Ja. Heißt dann auch so, geht da mal hin, zünd den Mercedes an und wir stellen sie drüben hin mit der Kamera oder so. Aber das war bei euch ja nicht so gewesen, oder? Ihr wart ja zufällig vor Ort. Das war zufällig. Das wäre schlecht zu timing gewesen und ich glaube, ich weiß nicht, wenn man das so geplant hätte, was da passiert ist, dann hättest du wahrscheinlich für den Drehtag 100.000 Euro braucht. Ja. Wahrscheinlich hätte es 200.000 Euro braucht, weil schon allein 100.000 Euro die Bullen gekostet hätten, die dich in dem Stadtteil bewachen, dass du da überhaupt drehen kannst. Ja. Also so ein Stadtteil habe ich auch letztens gesehen, glaube ich, irgendwie auch in so einer so Weltspiegel oder irgendwo war das, wo ist der Journalist dann irgendwie mit dem Taxi durch das Viertel gefahren und der Taxifahrer musste dann die Leute irgendwie davon abhalten, dass sie die Scheiben einschlagen. Weil hat der fotografiert aus dem Taxi raus? Ja, oder gefilmt sogar aus dem Taxi raus. Und dann. Und das war in Athen, oder wie? Ja. Ja, dann wird es womöglich da gewesen sein. Also wenn du da, also bei der Szene mit dem Feuerwehrauto, die du da ansprichst, da wollten sie mir dann einen Stein drauf werfen und Damien war dabei, der hat fotografiert noch. Ja. Wir waren zu dritt. Und Damien ist am anderen Eck massiv bedroht worden irgendwie und gesagt, oder bedroht worden, er muss halt gesagt haben, okay, you go or you will lose your equipment. Und dann sind wir ganz schnell verschwunden. Das war eine Demo gewesen. Oder was war das? An dem Tag war eine Demo, aber dort war eigentlich gar keine Demo. Da war einfach nur ganz normaler, was war das, Montag, Dienstag in Exarchia. Das war wir waren Mittagessen und dann hat es nach verbrannten Gummi gerochen. Und wir dachten erst Straßenschlacht, aber dabei war das der Mercedes, der gebrannt hat. Und dann haben wir einfach nur, das war unser zweiter Tag oder sogar der erste Tag von dem Drehblock in Athen. Mhm. Und deswegen waren wir auch total naiv, weil wir dann die Kamera raus haben heute, also eine kleine Kamera, aber immerhin, die haben wir raus und haben halt da zu drehen angefangen. Da brennt ein Mercedes, drehen wir. Und dann ist der Rest passiert. Und dann ist auf einmal, haben wir gemerkt, also da werden die Leute verprügelt, wenn die filmen. Und wir haben einfach Glück gehabt oder waren dann schnell weg oder haben dann später halt Leute gekannt, die uns geschützt haben. Und solche Dinge sind halt dann öfter passiert. Mhm. Und das war jetzt alles schon irgend so 2-3 Jahre her, oder? Ja, das war 2012 Griechenland und dann waren wir 13, waren wir auch nochmal in Griechenland. Oder 14 dann auch noch. Und es wäre jetzt auch interessant, wie sich das jetzt so weiterentwickelt hat, oder? Ja, wir sind ja in Kontakt mit den Leuten. Man hört ja in der Presse gar nichts mehr über Griechenland. Nö, weil jetzt halt ein anderes Thema relevanter ist. Genau. Und die Sendezeit schluckt. Aber Markus, der eine Protagonist von uns, der im Film ist, der ist gerade Flüchtlinge retten, also so Seenotrettungsmäßig. Der ist ja Surfer und der macht gerade so Schwimmrettungseinsätze. Mhm. Also ist auch bei denen natürlich ein Riesenthema. Und Margarita, weiß ich jetzt nicht genau, was die macht, aber wir sind trotzdem in Kontakt und jetzt dann in 2 Monaten fahre ich wieder runter. Mhm. Und haben die dann nochmal dann sozusagen bei auf dem Material, das ihr gedreht habt, oder am Schluss dann nochmal, haben die dann nochmal den Finger drauf gehalten und dann gesagt, nee, das wollen wir so nicht haben, das wollen wir so haben? Ja, also ich meine, das war gerade bei den Griechen halt, sind halt extrem misstrauisch und das war ein riesen Vertrauensvorschuss, dass die überhaupt mit uns gedreht haben. Also dass Anarchisten ohne Maske in Griechenland dann vor der Kamera und so. Und Markus, dem war das egal, der hat total gesagt, hey, ihr macht's das und das ist okay. Margarita hat den Film vorher gesehen und da haben wir auch ein paar Sachen umgeschnitten. Ja, und wie war das dann mit der Konversation, alles in Englisch oder wie ging es? Ja, mit Margarita kann man auch Deutsch sprechen. Die spricht eigentlich sehr gut Deutsch, weil die auf einer deutschen Schule war. Mhm. Aber die spricht im Film nicht Deutsch, weil einfach wir nicht wollten, dass die Leute was so gebrochen I fight for freedom oder so, sondern also wir haben mit den Leuten dann immer in ihrer Muttersprache quasi die Interviews geführt. Und aber so zum Zeug ausmachen oder allen möglichen, Margarita spricht sehr gut Deutsch. Wird ihr denn eigentlich auch im Ausland gezeigt, der Film? Also habt ihr das schon vorbereitet, so mit Untertitel in anderen Sprachen? Ja, gibt's. Also wir wollen auf jeden Fall griechische Untertitel, spanische Untertitel, also quasi in den Ländern, in denen wir gedreht haben. Mhm. Mit englischen Untertiteln gibt's so und so schon den Film. Mhm. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, den Film irgendwo hinzubringen, dass den Leute dann auch sehen, du kannst einen Film machen, der ist fertig, stellst ihn auf YouTube und dann schauen ihn halt 200 Leute oder 300. Aber wenn du wirklich irgendwie Leute erreichen willst und da auch eine Diskussion anstoßen willst oder einfach mehr Leute als die paar Leute in der Szene erreichen willst, dann musst du halt eben schauen, dass du ins Kino kommst oder ins Fernsehen. Und okay, das bereiten wir jetzt in Deutschland vor oder machen wir gerade in Deutschland und als nächstes ist dann Griechenland dran. Und in Spanien kommen da eventuell im Juni ins Kino, aber da sind wir gerade noch am Verhandeln, wie das läuft. Ja, das denke ich immer, das ist halt auch so ein Film, wo ja mehrere Episoden gezeigt werden, wie anarchistische Projekte halt in einzelnen Ländern aussehen oder aussehen können oder was da so passiert oder wo die Schwerpunkte liegen. Und dass danach dann halt die Leute, die sich dann anschauen, halt dann nochmal drüber reden können. Also, dass man nicht einfach so ins Kino geht, danach dann irgendwie war's das und tschüss, sondern dass man dann halt auch noch die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit euch oder mit Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen, drüber redet. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Idee dahinter. Deswegen auch diese ausgedehnte Filmtour, die wir jetzt gerade planen, wo schon viele Termine stehen, wo dann entweder Moritz da ist oder ich da bin oder die Hanna da ist aus dem Film oder der Daniel vom Kartoffelkombinat oder auch der Seifert-Peter wird vielleicht an der einen oder anderen Veranstaltung da der sein. Der kann so den ja vielleicht sogar in die Uni bringen, ne? Der Seifert-Peter. Experte. Ja. Na, der ist wir ja waren auch schon so mit so Ausschnitten waren wir auch schon an der Uni. Der ist ja Politik-Doktor oder sowas, ne? Oder Professor sogar. Im Moment ist er, glaube ich, freischaffend mehr, weil an der Uni haben sie ihn ja quasi abgesägt wegen seiner Anarchismustätigkeit. Ach so. Mehr oder weniger. Ja. Und der ist aber, der schreibt ganz viel. Er ist sehr virulent, sagt man, ne? Ja. Ja, mit dem könnte ich eigentlich auch mal über Skype eine Sendung machen. Ja, das wäre mit Sicherheit super. Ja, das ist. Also, der war auch jetzt gerade wieder, also, der ist ganz viel auch in Radiosendungen, ab und zu ist er mal im Fernsehen. Ja, ich sehe den öfters mal im Fernsehen, dann denkt man immer, hihi, da ist er ja, ne, und hat keine Haare mehr. Ja. Im Gegensatz zu uns natürlich. Ja. Ich habe unter meiner Kappe Millionen von Haaren. Ja, mindestens. Nee, aber das schreibe ich mir auf, mit dem könnte ich echt mal eine Radiosendung machen, wenn der das mit dem Skype rafft. Doch, Mister. Ah, der ist technisch ja schon, ganz fit. Ja, der war technisch schon immer ja. gut. Hat ja auch die Webseite gemacht für die APPD und so in Bayern. Ja. Ja, machen wir Musik. Sehr gern. Ja. Wechseln wir die Sprache. Spanisch, Deutsch, Englisch, Spanisch? Du bist der Chef hier. Ich bin der Chef. Dann machen wir doch die La Broma de Satan, die Scherze des Satan. Ahogate en el WC. Okay. Keine Ahnung, was das zweite heißt. Ich kann es sagen, was es heißt. Water. Ahogate en el Water. Das stand nämlich. Ich habe nämlich, weil du mir die Sachen, die du geschickt hast, die waren einfach scheiße beschriftet. Und ich habe es dann nochmal gegoogelt und habe dann festgestellt, da gibt es ein Video zu dem Lied. Okay. Und dann stand auch, dass diese Datei stand, also der Name stand dann halt komplett dran. Schön. Ja, yeah, so bin ich. Okay. La sangre brota de las esquinas, en los lavabos, el suicidio carnal. Ahógate en el bate y tira de la cadena. Córtate la vena con un beso. Hey, hey, hey, hey. Ahógate en el bate y tira de la cadena. Córtate la vena con un beso. Seguir así, algún día cambiará. Lucha, vive, diviértete. Si no quieres acabar mal, si no quieres morir así. Das waren La Broma de Satan. Die Scherze des Satan. Ja, der Hoshi hat wieder eine Frage. Und zwar, ihr seid ihr mit der Filmidee an Hanna Podig her... Nee. Wie nochmal? Seid ihr mit der Filmidee an Hanna Poddick herangetreten, Fragezeichen, oder wie kam die Zusammenarbeit zustande? Die Hanna war schon quasi mit an Bord oder als Protagonistin irgendwie mit ausgewählt, noch bevor ich zum Projekt kam. Also Moritz hat das Projekt angefangen zu entwickeln und hat es auch noch mit Horst Stohwasser angefangen. Ja. Kommt der eigentlich aus deiner Gegend oder? Nee, der wohnt jetzt in der Nähe von Berlin. Also der war damals an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern in so einer Gemeinschaft hat er gewohnt und da war der Horst Stohwasser für einen Vortrag, der dieses Anarchiebuch geschrieben hat und hat dann den Film, hat gesagt, okay, dann macht er über Anarchismus oder über Anarchie einen Film, das interessiert ihn. Mhm. Und hat es mit dem Horst Stohwasser begonnen und hat sich dann auf die Suche gemacht und da ist er irgendwie auf Hanna Poddick gestoßen. Dann hat er recherchiert und hat den Seifert-Peter in München interviewt. Ja. Und dann hat der Peter mir erzählt, da war jemand bei ihm und der will einen Film über Anarchie und Anarchismus machen und total spannend. Und dann habe ich gesagt, ja, und Peter, hat der schon einen Kameramann? Und dann hat der Peter gesagt, ach, da habe ich ihn jetzt gar nicht gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, frag ihn, such die Nummer raus. Und dann hat der Peter den Moritz gefragt, hast du schon einen Kameramann? Und dann kam das so zusammen, dass ich dann mich mit Moritz kurz geschlossen hat und dann war sehr schnell klar, dass wir irgendwie das miteinander zusammen machen wollen. Und Hanna war da schon quasi als Protagonistin klar und da haben wir dann das erste Mal 2011 am Castor-Transport mit ihr gedreht. Ach so. Ja, der Horst Stohwasser ist ja auch schon tot, ne, inzwischen. Ja, dem haben wir quasi dann noch ein paar Mal kommuniziert und dass das losgeht und dann ist er leider gestorben. Ja, so kamen keine weiteren Fragen hier. Ja, und wie sieht dein nächstes Projekt aus? Hast du schon irgendwas in Planung? Oder bist du jetzt erstmal froh, dass es irgendwie jetzt alles irgendwie erfolgreich im Kasten ist? Ah, ich bin super froh, dass das alles erfolgreich im Kasten ist, aber es gibt ja immer noch Dinge zu tun, technische Dinge, die bis Dienstag fertig werden müssen, Plakate, okay, die Plakate sind, glaube ich, heute fertig geworden, die Leporellos, die jetzt dann, also es gibt die ganze Zeit irgendwas zu tun, ja. Aber ich habe hier so einen Notizblock mit 10, 12 Ideen, die ich gern angehen würde, Filmideen. Und es gibt die Idee, vielleicht zum Buch, weil es einfach ganz früh so, jetzt nicht irgendwelche Anekdoten, aber es geht ja schon um Projekte und wie die denn genau funktionieren und so und das kann der Film irgendwie gar nicht richtig erklären und dann gibt es die Idee, ob man dazu nicht noch ein bisschen was schreibt, so quasi ein Begleitbüchlein und das ist jetzt so gerade die Sache, die man sich vielleicht die nächsten 2 Wochen überlegen muss, ob man da entweder noch was dazu schreibt oder ob man schon anfängt zu schreiben für ein neues, für das nächste Filmprojekt. Ja, man kann ja, ich meine, wenn du was schreibst, also wenn du was schreibst und es dann drucken willst, dann musst du auch irgendwie wieder irgendeine Vertriebswege haben, um das dann an die Leute zu bringen. Ne? Ja. Da wäre es ja einfacher, das dann irgendwie in euren Blog irgendwie da reinzuschreiben. Ja, da bin ich heute so oldschool-mäßig. Ich lese heute total ungern im Internet längere Sachen. Und ich meine, ein Vorteil mit der Aufmerksamkeit mit dem Film ist schon die, dass wenn wir jetzt was schreiben würden, irgendwie das, wo man das Gefühl hat, hey, das wird cool, also das kann man ja dann irgendwie absehen, man beginnt was und dann merkt man, oh, das liegt am oder liegt am nicht oder Leute geben gutes Feedback oder halt nicht. Und wenn man das Gefühl hat, das wird was werden, dann findet man natürlich schon normal auch irgendeinen Verlag, der dann Bock drauf hat, weil du ja den Film mit der Aufmerksamkeit hast und so und dann ist das macht jetzt Dinge einfach. Also auch der Publikumspreis, wo wir einfach wirklich gar nichts dafür gekriegt haben, außer das Plexiglas drum, hat uns wahnsinnig viel Käufer, weil wir einfach diese Aufmerksamkeit haben und dadurch unter anderem dadurch auch den Verleih bekommen haben und jetzt, wenn wir mit Stiftungen reden wegen der Tour, dann sagen wir ja und wir haben in München den Publikumspreis gewonnen und dann denken sie, den Publikumspreis, okay, und so funktioniert das halt. Und du kannst jetzt auch gleich weitermachen, ne? Du hast ja dadurch, dass du halt dann irgendwie in deiner Biografie reinschreiben kannst, hier Film, bla, hier Publikumspreis und hier Kino und bla bla, ne? Da kannst du auch dann wirklich dann beim nächsten Mal dann halt vielleicht für den Weltspiegel einen Beitrag machen. Ja, Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man mich einen Beitrag für den Weltspiegel machen lassen würde. Das machen ja immer diese Redakteure oder diese Auslandskorrespondenten machen das ja immer. Ja, die heißen nur so. Ich denke mal, das sind auch irgendwelche Freie, die halt da unten sind vor Ort und dann halt den Bericht machen. Naja, freie Feste. Aber weißt du, die musst du regelmäßig bedienen und das bin ich halt nicht. Weißt du, ich habe mich jetzt 5 Jahre mit einem Thema beschäftigt und jetzt, ich habe das Gefühl, ich muss den nächsten... Ja. Da fangst du wieder von null an, weil, okay, du hast jetzt so ein bisschen den Namen und das Projekt gemacht, aber du musst natürlich wieder von vorne anfangen, weil du ein neues Projekt halt auf die Beine stellen musst. Und nicht so regelmäßig jemanden mit irgendwas quasi bedienst. Ja. Ja, klar. Vielleicht soll ich dich auch mal mit Tarek zusammensetzen. Ja. Na, wir wollten uns immer irgendwann irgendwie mal treffen, aber es hat nie funktioniert. Das sind unsere alten APBD, die ganzen Leute, die irgendwie inzwischen irgendwas anderes machen, dass die sich alle nochmal zusammenfinden und dass man so ein Klüngel irgendwie. Ja, da wird einiges passieren. Ne? Ich meine, auch jetzt waren viele alte APBD, wie sagt man, Seilschaften waren beteiligt. Ja. Sind beteiligt. Auch jetzt im Moment sehe ich eine APBD-Seilschaft am Werk. Ja, stimmt. Ja, genau. Obwohl du ja auch mit vielen Leuten zusammenarbeitest, die der ganzen APBD-Geschichte damals sehr skeptisch gegenüberstehen. Ja? Ja, weil weil die sich ja anarchistische Pogo-Partei nannte und die ja diesen Anarchie-Dingens irgendwie in Schmutz gezogen gefühlt gesehen haben. Ach ja. Ja. Also damit kann ich ja schlecht hausieren gehen in manchen politischen Kreisen. Ja, mei, die Humorlosigkeit, die muss halt als allererstes bekämpft werden, denke ich. Ja. Ja, aber euer Film ist jetzt, der glänzt jetzt nicht vom Humor, also da kriegt er jetzt keine 5 Sterne, ne? Nee. Also Humor kriegst du da keine Sterne. Der hat auch Dinge, wo man schmunzeln kann. Ich kann auf jeden Fall bei einigen Dingen schmunzeln und ich liebe die Menschen, die da drin zu sehen sind und was die dann so treiben. Und da gibt es für mich sehr, sehr echt schöne Szenen und auch lustige Szenen oder auch lustige Situationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da rumblödeln oder so. Ja, der war doch so ein Spanier, ne? Der irgendwie von irgendwelchen Banken da irgendwie irgendwelche Kredite bekommen hat und die niemals in seinem Leben mehr zurückbezahlen kann. Ja, der Enric Duran, der katalanische Robin Hood, der hat 500.000 Euro fast sich von Banken zusammengeliehen und hat die in irgendwelche Projekte gesteckt und hat das dann öffentlich gemacht und gesagt, okay, gibt's nicht mehr zurück, das Geld wird benutzt, um die Gesellschaft zu transformieren. Aha. Hast du von dem mal wieder was gehört? Ja, mit dem schreibe ich ab und an. Er schreibt mir von seinen Projektchen und was er gerade so treibt und ich halte mit dem Film ein bisschen auf dem Laufenden. Er wollte jetzt das auch irgendwie teilen, dass die Premiere ist und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal treffen können, aber der ist untergetaucht. Ah ja. Man weiß nicht, wo er ist. Ja. Und wird wahrscheinlich eine Weile untergetaucht bleiben, ne? Ja, da tun die natürlich irgendwie aus dem Untergrund dran rumarbeiten, ob der da irgendwie zurückkommen kann, aber der hat natürlich keinen Bock, 8 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Das kriegt man dafür, für 500.000 Euro. Ich glaube, das ist das, was ihm so grob drohen wird, ja. Mhm. Ich glaube, in Deutschland, da kann man auch, glaube ich, Privatinsolvenz anmelden und dann irgendwie im Monat dann irgendwie 200 Euro abstottern, oder wie war das? Ja, das sollte ich ihm mal vielleicht vorschlagen. Er hat was anderes vorgehabt, ja. Mhm. Es ging darum, wie fiktiv Kapital geschaffen wird und er wollte das Spielchen aufdecken und hat da die politische Aktion gemacht. Ja. Das sind natürlich, in solchen Verhältnissen sind 500.000 natürlich super Peanuts. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwelchen Hedgefonds-Managern oder sowas. Ja, ja, also das ist nix. Ja. Aber egal, das findet der Staat oder die Gesellschaft nicht lustig, wenn es mit dem Geld nicht korrekt zugeht. Mhm. Also muss der Mann verfolgt werden. Und manche Banken haben ihn, glaube ich, nicht einmal angezeigt, weil die wollten gar kein so großes Aufsehen drumherum machen. Dass sie so blöd waren, den einfach irgendwie Geld zu leihen. Ja, das war teilweise ja gar nicht rechtens, weil der hat halt keine Sicherheiten gehabt und so weiter und so fort. Und der hat sie halt, also die Kohle kam ja nicht von einer Bank, sondern ich glaube, das waren 36 oder 39 Kreditverträge waren das, verschiedene, immer so kleinere. Zu Hause. Und mein Gott, wenn du dann so einen Kredit auf der Bank hast, dann gehst du zur anderen Bank und sagst, schaut's mal her, ich bin liquid, auf meinem Konto liegen 15.000 Euro, ach, dann leihen wir dir auch noch mal 15.000. Ach, so Kettenbrief. Dann gehst du halt vielleicht zur nächsten und dann sehen die, ach, der hat ja 30.000 Euro auf dem Konto. Ja. Und so weiter und so fort. Da hat er das halt im super kleinen Stil gemacht, wie es halt die ganzen Immobilien- und Investmentbanker halt im großen Stil machen. Ja. Der hat das halt so hobbymäßig betrieben. Ja. Dass die halt extrem beruflich machen und dann halt sich groß feiern lassen. Ja. Ja, und wenn es schief geht, Rüdi, dann musst du es zahlen. Ich? Bei den Hedgefondsmanagern arbeitest du noch, zahlst du Steuern. Also die Bankenkrise hat mich jetzt nicht ärmer gemacht. Nee, aber ein Teil von dem, was du an Steuern abdrückst, wandert halt statt in die Kita, wandert die halt zum Hedgefonds, zum Pleitegegangenen. Oder zu der Bank, wo der lag. Ja, anstatt irgendwie an Aufrüstung oder sonst was. Stimmt, ja, Aufrüstung wäre auch noch gut. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe die Bankenkrise wirklich nicht mitgekriegt. Du? Ich habe wahnsinnig viel Arbeit da gehabt. Was heißt mitkriegt? Ich meine, ich war in Griechenland. Du warst in Griechenland, ne? Ja, kriegst du natürlich mit, ne? Ja. Hier, du weißt du, hier, meine Freunde, die haben dann Kurzarbeit gehabt. Das heißt, also wie die Finanzkrise war, hat es geheißen, hey, sie haben im Sommer frei und kriegen aber trotzdem noch die Kohle. Und ich habe gesehen, dass Leute auf einmal neue Autos fahren. Weil diese scheiß Abwrackprämie da. Ah ja. Also, stimmt. Also, das waren die Dinge, die man hier dann bemerkt hat, so. Aber in Griechenland ist es halt so, dass du auf einmal halt Obdachlose siehst, dass die Leute sich auf dem Platz da in der Stadt, auf dem Syntagma-Platz, da erschießen sich Leute. Da sind andere Sachen passiert als hier. Auch in Italien oder in Spanien. Ja, in Italien haben sie dann irgendwann mal eingeführt, als ich weiß, dass meine Eltern da unten wohnen, dass man dann in der Woche nicht mehr als 200 Euro an der Bank abheben darf. Damit wollten sie halt erreichen, dass die Leute halt nicht mehr schwarz irgendwelche Rechnungen bezahlen. Sondern nur noch die Kohle abheben können, um einzukaufen. Ja, und schau, in Griechenland hast du jetzt ja eine Zeit lang dann nur noch 50 Euro oder von der Bank überhaupt kein Geld mehr kriegt. Weißt du, dein Geld ne, lag auf der Bank, du gehst hin, sagst, ich will abheben, weil ich will heute mir was zu essen kaufen. Und dann sagen die, heute gibt's kein Geld. Und ob es morgen eins gibt, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es unsere Bank übermorgen ja gar nicht mehr. Und, das ist mir peinlich, das war das Telefon. Ja. Das sind Dinge, die, weißt du, was hier los wäre in Deutschland, wenn es auf einmal heißt, du kriegst nichts mehr auf der Bank. Ich glaube, da wird es auch anders abgehen dann. Auf jeden Fall. Und wie Merkel, Merkel hat doch damals da gesagt, wie war das? Ja, die Sparkonten sind sicher. Und das war schon komisch, weil das allein das gesagt werden muss, dass das sicher ist, war doch irgendwie so, dass man sich denkt, vielleicht war es kurz mal unsicher. Ja, so wie die Renten halt, die auch sicher sind. Ne? Ja. Ja, du, die Sendung ist doch bald wieder vorbei, ne? Ich bedanke mich dafür. Also der Film läuft jetzt auch in Mannheim, ne? Im Odeon-Kino am Samstag. Im Odeon am Sonntag um 5. Sonntag. Und um 5, 5 17 Sonntag. Uhr. Ja. Und dann läuft in dem anderen Kino. Cinema am 4.2. ist ja der normale, offizielle Kinostart, 4.2. Mhm. Und da läuft er dann im Cinema Quadrat. Was für ein Wochentag ist das? Kinostart ist immer donnerstags. Ah ja, okay. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, und alle Termine kann man aber ganz einfach finden, wenn man auf die Projekt A-Website geht. Ja. Und rechts unten Spieltermine und dann kommt man auf diese Seite von unserem Verleih und da sind ganz viele Termine und dann muss man halt im Kino vor Ort schauen oder am besten man fragt im Kino vor Ort. Oder auf www.pogorade.de, da werdet ihr bestens informiert. Sehr gut. Sendung hier jetzt beim Mutterfunk ist jetzt vorbei, aber wir sind jetzt hier noch live montags bei Punkrockers Radio. Wir können noch ein bisschen weiter erzählen. Wir spielen jetzt noch ein Lied und dann geht's weiter nächste Woche mit Fucking Angry kommen dann. Cool. Ja. Und spielen wir noch ein Lied aus dem Film. Ja, mach das. Mach mal. Ja, was? Voces Libertarias. Ist es die das Band, die nur in Kyrillisch da irgendwie steht? Nee, nichts Kyrillisch. Nee. Die Nummer 13, Juanito Piquete, das ist ein Protagonist aus dem Film und der macht Musik. Alles klar. Also, tschüss für die Leute, die bei Bermudafunk zuhören. Ciao. Patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo, el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido.